Schön. Guten Morgen. Polat ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig und würde gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, Frau Polat, gerne. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich zuerst Ihre persönlichen Daten erfahren. Okay? Alles klar. Wie heißen Sie? Mein Name ist Hase. Hase. Hase, ist das Nachname, oder? Das ist mein Nachname, ja. Und können Sie mir die Vorname nennen? Petra. Petra. Ihr Nachname ist Hase. Genau. Okay. Frau Hase, Genau. wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 1.6.1968. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 70 Kilo. Wie groß sind Sie? 1,68 Meter. Okay. Frau Hase, was für die Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Also ich habe schon seit jetzt ungefähr 1,5 Wochen immer wieder Fieber und Müdigkeit und Kopfschmerzen. Meine Gelenke tun mir weh und ich habe Schmerzen am Hals. Haben diese Beschwerden plötzlich begonnen oder eher langsam? Es hat erst mit Halsschmerzen angefangen und später hat es dann Fieber gemacht bei mir. Das Fieber kommt und geht und die Gelenkschmerzen und die Kopfschmerzen. Ja, alles klar. Okay. Ist das, meine ich, Fieber? Haben Sie das Fieber gemessen? Ja, immer über 39 Grad, 39,5, 39,6. Es ist manchmal bei 38,5 oder so, aber meistens bei 39. Okay. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Ich habe Paracetamol eingenommen, ich habe Ibuprofen eingenommen. Das hilft ein bisschen, aber es löst mein Problem nicht. Das Fieber kommt immer wieder. Und die Okay. Halsschmerzen kommen auch immer wieder. Okay. Haben diese Beschwerden im Verlauf der Zeit verstärkt oder verlindert? Ja, also die Halsschmerzen, die Kopfschmerzen werden mehr, muss man sagen. Deswegen bin ich auch heute hier. Mein Hausarzt Ja. wusste auch nicht weiter. Mein Hausarzt hat gesagt, ich weiß nicht, was du hast. Sie müssen ins Krankenhaus. Ja, wann waren Sie beim Hausarzt? Ich war jetzt schon zweimal bei meinem Hausarzt und er hat auch Blut abgenommen und er hat ein bisschen über die Entzündungszeichen gesehen, aber er hat nicht weiteres gemacht. Ich war letzte Woche da und ich war vorgestern da. Am Freitag war ich da. Okay. Haben Sie bemerkt, dass es irgendwelche oder bestimmte Auslöser gibt? Nein. Okay, ich meine Kopfschmerzen. Wo haben Sie die Kopfschmerzen? Also eher so linksseitig bei mir hier. Aber es kommt drauf an. Manchmal ist es auch der ganze Kopf. Aber am meisten haben Sie linksseitige Kopfschmerzen? Ja, also normalerweise habe ich nie Kopfschmerzen. Das ist für mich neu. Ja, das ist eher so ein drückender Schmerz. Aber der geht nach, wenn ich Paracetamol oder Ibuprofen einnehme, geht der weg. Das ist kein Problem. Ja, aber es kommt wieder, immer wieder kommt das. Und mich stören diese Halsschmerzen, die ich habe. Okay. Haben Sie Luftnot oder enge Gefühl im Brust? Nein, gar nicht. Aber es wird immer so warm und dann wird es manchmal wieder kalt. Komisch, ganz komisch, das Ganze. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Familie oder Ihre kontaktierende Person ähnliche Beschwerden haben? Nee, also mein Sohn, er hat das nicht. Ich bin alleinerziehend und mein Sohn hat das Problem nicht. Okay. Haben Sie Husten? Nein. Haben Sie Probleme beim Schlucken? Ein bisschen, also manchmal, als wenn ich so ein Fremdkörpergefühl hätte, als wenn es ein bisschen drückt am Hals, aber auch nur manchmal, also nicht immer, aber stört schon. Ich kann normal essen, normal trinken, aber manchmal habe ich so ein drückendes Gefühl. Ja, oder haben Sie Heiserkeit bemerkt? Nein, nein. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie Fieber haben, aber Ja. haben Sie dabei Stuhlfrost? Das ist kein richtiger Schüttelfrost. Also es ist eher so, es wird manchmal warm, manchmal kalt, aber ja, ich fühl mich krank. Aber Ja, kein verstehe. Schüttelfrost. Es ist keine Schüttelfrost. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nein. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nee, ich wiege schon immer 70 Kilo. Schon seit meiner Jugend immer Okay. 70 Kilo. Ich nehme kaum zu, kaum ab, immer gleich. Okay. Frau Hase, ist Ihnen Gelenkschwellungen bemerkt oder Hautfärbung bemerkt? Nein, aber die Gelenke tun mir weh. Meinen Sie alle Gelenken oder Kleingelenken? Also die Ellenbogen, die Schulter, manchmal das Knie auch. Also so Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen habe ich eher. Ja, verstehe. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Gut. Okay. Ist Ihnen übel oder mussten Sie sich übergeben? Nein. Mich stört nur dieses Fieber, das ich habe und dass es nicht runtergeht. Und mein Hausarzt wusste halt nicht weiter und ich weiß nicht, bin etwas besorgt, deswegen bin ich jetzt auch hier. Normalerweise gehe ich nicht so oft zum Arzt, also es stört mich schon sehr. Okay. Gibt Ich es etwas, das die Schmerzen lindert oder ja, verstärkt? Ibuprofen, Paracetamol, ne? Das hilft. Das hilft sehr Aber gut. nach dem Schmerzmittelgabe hat diese Beschwerden nochmal bekommen, Ja, oder? die kommen immer wieder, seit 1,5 Wochen schon, ja. Also ich nehme jeden Tag Ibuprofen ein, auch Paracetamol, aber das lindert abends, dann kann ich schlafen, dann ist das besser, aber wenn ich morgens wieder aufstehe, ist das Problem wieder da. Ja. Das Fieber geht doch runter, aber es löst mein Problem aktuell nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Augen oder Ohren? Nein, nein, eigentlich gar nicht. Also mein Hausarzt hat mich jetzt auch krank geschrieben und ich bin jetzt seit Mittwoch, letzte Woche bin ich krank geschrieben, weil das mich stört und ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, das ist, Ja, also ich, meine verstehe. Nachbarin, die ist Krankenschwester und die sagte nicht, dass ich was Schlimmes habe. Ja, Ich bin ein bisschen besorgt. wie ich verstanden habe, alle diese Beschwerden haben Sie nach dem Aufstehen wiederbekommen. Ja, das ist auch wenn ich morgens die Ibuprofen nehme, dann kommt das auch abends wieder. Also ich kann das mit Ibuprofen, Paracetamol das Fieber kann ich unterdrücken, aber dann kommt es wieder. Wenn die Wirkung nachlässt, habe ich das Problem wieder. Wann sind die Schmerzen am stärksten? Tagsüber oder in der Nacht oder am Morgen? Das ist unterschiedlich. Das ist eher so wellenförmig. Das kommt und dann geht das wieder, auch mit dem Fieber. Genau das Gleiche. Ja, das so schubweise. Es kommt und geht. Kommt und geht. Okay. Haben Sie Probleme beim Muskelessen oder Stuhlgang? Nein. Okay. Haben Sie oder schlafen Sie gut? Ja, wenn ich kein Fieber habe, ja. Aber wenn ich Fieber habe, dann bin ich sehr unruhig. Und deswegen nehme ich jetzt schon so lange Ibuprofen, Paracetamol ein. Also es ist sehr unangenehm für mich, ja. Was ich auch bemerkt habe, das habe ich vergessen zu sagen, dass mein Blutdruck hoch ist. Ja. Okay. Der Hausarzt, normalerweise habe ich niedrigen Blutdruck und der Hausarzt, jetzt, wo ich bei dem war, der hat immer über 160 gemessen den Blutdruck. Ja, der sagte, der obere Wert ist zu hoch. Okay, haben Sie Bauchschmerzen? Nein. Ist Ihnen schwindelig? Ja, wenn das Fieber hoch ist, dann muss ich mich schon setzen. Also, nein. Okay. Frau Hase, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Nein, ich habe keine Erkrankungen. Bei mir wurde jedoch 2020 Osteoporose festgestellt. Eine starke Osteoporose habe ich. Okay. Nehmen Sie dagegen etwas ein? Ja, ich nehme seit 2 Jahren jetzt Vitamin D und Calcium ein. Und ich bekomme auch jetzt seit kurzem, also ungefähr seit 6 Monaten ungefähr, bekomme ich Spritzen. Spritze für den Knochenaufbau. Das ist, das heißt Xgeva. Das ist, der Wirkstoff ist Denosumab. Also ich, das ist sowas wie Bisphosphonat ist das. Ja. So hat mein Hausarzt das gesagt. Das wöchentlich einnehmen? Nein, das ist, der gibt mir das so alle 4 Wochen. Okay. Der sagt, das würde den Knochenaufbau, dem Knochenaufbau helfen. Also vertrage ich auch gut. Ich habe jetzt keine Probleme damit. Ist Ihnen irgendwelche ungewöhnliche Frakturen aufgefallen? Ja, es ist, ich hatte Rückenschmerzen gehabt und da ist eine Fraktur im Wirbelkörper gewesen und das konnten sich der Hausarzt nicht erklären und dann hat er halt der Radiologe gesagt, die Knochendichte wäre zu gering und deswegen haben wir eine Knochendichte-Messung gemacht und wir haben sogar eine Zintigraphie gemacht. Und dann hat der Hausarzt gesagt, ich muss das nehmen, weil ich eine sehr starke Osteoporose habe. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das was damit zu tun haben kann jetzt. Das ist, glaube ich, was anderes. Aber das kann relevant sein. Deswegen muss ich fragen. Okay. Ja. Gibt es noch irgendwelche Krankheiten? Nicht, dass ich wüsste, nein, ich nehme auch keine Medikamente sonst ein. Sind Sie schon mal operiert worden, Frau Hase? Nein. Ist Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nicht bekannt. Sind Sie vollständig geimpft? Was meinen Sie mit vollständig geimpft? Meine ich Corona. Impfung? Ja. Ich habe sogar 4 Impfungen bekommen. Oder haben Sie Kindheitsimpfung erinnern? Also bei meinem Hausarzt, der hat das kontrolliert beim letzten Check-up, Das war jetzt vor einem Jahr gewesen. Da war alles in Ordnung, hat er gesagt. Ich bräuchte keine Impfungen. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein, ich habe eine Flugangst, deswegen kann ich nicht so weit fliegen. Und ich war in Holland gewesen mit meinem Sohn, aber das ist jetzt auch schon wieder lange her. Frau Hase, sind Sie schon in den nächsten Jahren oder haben Sie regelmäßig eine Periode? Ich bin schon durch, laut meiner Frauenärztin. Das war anscheinend Übergang, früher bei mir. Meinen Sie? Also ich bin schon durch mit den Wechseljahren. Ich habe keine Menses mehr. Ja. Das habe ich jetzt schon vor vier Jahren. Vor 4 Jahren, okay. Frau Hase, rauchen Sie? Ob ich rauche? Ja, nee. Rauchen Sie? Ich mag keine Raucher. Ja, gut. Das stört mich sehr. Ja, natürlich. Trinken Sie Alkohol? Nein. Also sehr selten, beim Geburtstag oder Weihnachten oder so, aber sonst eigentlich nicht. Okay. Nehmen Sie sonstige Drogen? Ob ich Drogen einnehme? Ja. Sehe ich aus, wenn ich Drogen einnehme? Ja, ich weiß, aber das ist eine Routinefrage, die alle Patienten gefragt werden. Deswegen, also ich stimme definitiv keine Drogen ein. Ich weiß nicht, ob Sie welche einnehmen, aber ich stimme keine ein. Okay, nehmen Sie sich nicht persönlich. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd, die Frage. Ja, ich erziehe ein Kind, ich habe einen Sohn, ja. Also ja, ich muss ein Vorbild für meinen Sohn sein, das kann ja nicht sein. So. Ja. Frau Hase, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Sekretärin. Aber Sie haben schon einen krank geschrieben. Ich bin seit Mittwoch krank geschrieben. Normalerweise bin ich nie krank geschrieben. Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Nö. Immer. Die Arbeit, die ich schon jahrelang mache, macht mir auch Spaß. Aber ja, momentan super. Geht das nicht. Wenn ich diese Fieberschübe bekomme, das ist schon komisch. Mhm. Und diese Halsschmerzen. Ja, also das finde ich schon blöd. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein, ich habe gesagt, ich bin alleinerziehend. Ich erziehe meinen Sohn. Der ist aber auch schon fast erwachsen, ja. Okay. Haben Sie nur einen Sohn? Ja. Okay. Das reicht auch. Und Sie haben erwähnt, dass Sie allein leben. Richtig, ich habe mich getrennt von meinem Mann. Können Sie regelmäßig Sport treiben? Ich gehe regelmäßig spazieren. Also Sport, naja, kein richtiger Sport, aber ich gehe regelmäßig spazieren. Und Fahrrad fahren natürlich, ne? Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, super. Ja. Das ist gesund. Ich weiß. Leben Ihre Eltern noch? Mein Vater ist verstorben, meine Mutter lebt noch. Woran ist Ihr Vater gestorben? Krebs. Welcher Krebs erinnern Sie sich? Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gibt es oder hat Ihre Mutter chronische Erkrankungen? Bluthochdruck hat sie. Ansonsten nimmt sie was gegen Cholesterin ein. Und ich glaube, auch ein Schilddrüsenmedikament nimmt sie ein. Meinen Sie Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion? Das weiß ich nicht ganz genau. Da bin ich mir unsicher. Weiß ich nicht. Alles klar, kein Problem. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Weiß ich nicht, ich habe keinen Kontakt. Sie ist weggelaufen vor Jahren. Sie lebt nicht mehr mit uns. Alles klar, Frau Rase. 2000. Was haben Sie, was habe ich denn jetzt? Sie gucken etwas verunsichert. Habe ich etwas Schlimmes oder woran kann das liegen? Aber Herr Hase, ich kann leider Frau nicht... Frau Hase, bitte. Ich bin eine Frau. Entschuldigung. Frau Hase, ich verstehe Sie, aber ich kann gerade nicht genau sagen. Ich werde Sie körperlich untersuchen, dann ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen, um die Diagnose festzustellen. Deswegen müssen Sie bei uns bleiben für die weitere Untersuchung und Behandlung. Dann kann ich genau sagen, was Sie haben. Ich habe auch die Blutwerte von meinem Arzt dabei. Möchten Sie die haben? Möchten Sie die sehen? Oder nehmen Sie nochmal neu Blut ab? Nein, ich werde nicht nur Blut abnehmen, sondern auch Röntgenaufnahme und die andere diagnostische Maßnahmen durchführen. Wollen Sie die Blutwerte von meinem Mann haben, von mir haben, die ja. Mein Hausarzt gemacht hat? Möchten Sie die haben? Seit wann haben Sie die Blut abgenommen lassen? Der hat am Donnerstag abgenommen und hat am Freitag gesagt, ich soll zum Arzt, ins Krankenhaus. Deswegen bin ich hier, weil ich zu hohe Entzündungswerte habe. Ja, das hatte ich Ihnen ja gesagt. Ich werde andere Werte überprüfen. Möchten Sie die Blutwerte nicht haben? Ich will... Möchten Sie die sehen? Ja, möchten Sie die Blutwerte sehen? Ja. Okay. Dann gebe ich Ihnen die gleich. Okay. Sind Sie einverstanden? Womit einverstanden? Sie müssen bei uns bleiben. Warum muss ich bei Ihnen bleiben? Weil ich werde Sie körperlich untersuchen, dann diagnostische Maßnahmen. Aber ich kann wieder nach Hause gehen heute, weil ich muss zu meinem Sohn. Ja, ich verstehe Sie, dass ja Ihre Familie wichtig ist, aber Ihre Gesundheit ist sehr wichtiger. Ich kümmere mich, um alles schnell zu machen. Bitte seien Sie ein bisschen geduldig. Sobald ich mehr Info habe, werde ich Sie darüber auf den Laufenden halten. Also muss ich jetzt stationär bleiben oder machen Sie Untersuchungen? Ich kann heute Abend wieder nach Hause gehen. Eigentlich, das ist so für mich zu entscheiden, wenn nach den Ergebnissen der Labor- und körperlichen Untersuchung kann ich genau sagen, ob Sie im Krankenhaus bleiben müssen. Okay. Aber jetzt sollten Sie bei uns bleiben, bis die Ergebnisse. Haben Sie denn schon einen Verdacht, was ich haben könnte? Ihre Beschwerden können aufgrund Blutentzündung sein, aber... Blutentzündung? Oder... Aber warum habe ich denn diese Halsschmerzen? Und dieses Fieber, woran kann das liegen? Hausarzt hat gesagt, ich habe keine Mandelentzündung. Der hatte meinen Hals reingeguckt und gesagt, ich habe keine Mandelentzündung. Es ist nichts, was mit den Mandeln zu tun hat oder eine Atemwegsinfektion. Es muss irgendwas anderes sein, sagte er. Deswegen bin ich ja hier. Ja, wenn Sie mir nicht helfen können, gehe ich zum anderen Arzt. Also das kann ja nicht sein, dass ich hier, wenn Sie nicht wissen, was ich habe, dann bin ich nicht gut aufgehoben hier. Ja, aber ich werde im Blut verschiedene und ausführliche Werte gucken. Nicht nur Entzündungszeichen, sondern auch infektiös oder andere Parameter möchte ich gucken. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Okay. Alles klar. Nehmen Sie im Altenzimmer einen Platz, dann rufe ich Sie wieder auf, um körperliche Untersuchung. Okay, das mache ich. Okay. Danke. Dankeschön. Danke auch. So. Haben Sie andere Kollegen Fragen? Haben andere Kollegen Fragen? Frau Hase, ich habe eine Frage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Meine Differentialdiagnose zu diesen Beschwerden ist Pfeiffer-Drüsenfieber. Das heißt, die Übertragung erfolgt häufig durch Kontaktinfektion, typischerweise mit dem Speichel durch das Küssen. Deswegen muss ich Ihnen fragen, irgendwelche eine Freundin, Freund. Nein, ich habe keinen Partner. Kein Partner. Also meine Schmerzen sind genau hier, da. Da tut das weh. Die Kollegin hat zwar nicht gefragt, aber das tut genau hier weh. Auf dieser Seite. Genau da. Haben Sie Lymphknoten in anderen Körperregionen bemerkt? Nein, mein Hausarzt hat gesagt, ich habe keine Lymphknotenvergrößerung, ich habe keine Mandelentzündung, ich habe keine Ohrentzündung, ich habe keine Lungenentzündung, hat er gesagt. Aber er weiß auch nicht, was ich habe. Also er hat auch getastet hier, meine Hals getastet, er hat gesagt, ich habe keine Schwellung, aber wenn man hier drauf drückt, dann tut das richtig weh. Genau hier, da. Und ich habe das noch nie gehabt. Glaube ich, verstehe. Aber haben Sie keine Gewichtsänderung bemerkt? Nein, ich wiege schon seitdem ich 20 bin, seit der Geburt meines Kindes wiege ich schon immer 70, manchmal 69, manchmal 71. Das hat sich nichts getan. Gar nichts. Mhm. Ja, und die Schmerzen gehen weg, die kommen wieder nach Ibuprofen, nach Paracetamol und dieses Fieber, diese Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen. Wie gesagt, Bluthochdruck kenne ich gar nicht bei mir, ist auch komisch jetzt bei mir. Ich habe auch manchmal Unwohlsein, es ist alles ein bisschen komisch, ja. Und ich möchte, dass Sie mir helfen, ja. Vielleicht besprechen Sie das mal mit Ihrem Oberarzt. Vielleicht kann der Ihnen helfen. Oder der kommt mich untersuchen. Ja, mein Oberarzt werde Sie nochmal untersuchen. Aber möchten Sie das vielleicht erst mit Ihrem Oberarzt besprechen, dieses Thema? Zuerst werde ich Sie untersuchen, dann mit meinem Oberarzt sprechen darüber. Okay, dann machen Sie das. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Wer sind Sie denn? Elvan bin ich. Haben Sie beim Schlucken haben Sie Schmerzen? Ja, manchmal. So ein Druckgefühl habe ich. Okay. Aber Hausarzt gesagt, keine Pharyngitis, keine Tonsillitis. Hat er nachgeguckt und er sagte, habe ich nicht. Keine Infektion. Er hat auch Blut abgenommen. Er hat gesagt, dass er irgendwelche Viren kontrolliert hat, die ich jetzt vergessen habe. EVB, EBV, irgendwelche solche Viren hat er kontrolliert. Und er sagte am Freitag, dass ich das nicht habe. Er hat ja Donnerstag Blut abgenommen und Freitag hat er gesagt, ich habe das nicht. Und gesagt, er weiß auch nicht weiter, ich soll ins Krankenhaus gehen, hat er gesagt. Keine Reiseanamnese. Wie bitte? Keine Reiseanamnese. Nee, ich war vor 5 Monaten war ich in Holland am Meer gewesen. Wissen Sie, dass Ihr Hausarzt Ihre Schilddrüsenfunktion überprüft hat? Ja, hat er gemacht, hat er gesagt. Er sagte, die wären ein bisschen erhöht. Also ich hätte eine leichte Überfunktion, hat er gesagt. Mhm. Aber das wäre jetzt nicht dramatisch, sagte er. Also er sagte, das wäre ein bisschen in der Überfunktion, aber wäre jetzt nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Haben Sie in der letzten Zeit Nervosität oder? Ja, ein bisschen unruhig halt, Fieber, unruhig. Es macht mich unruhig, das Ganze. Ne? Deswegen kann ich mich auf der Arbeit nicht konzentrieren. Und ich habe mich krank schreiben lassen deswegen, ja. Okay. Möchten Sie vielleicht mit dem Oberarzt sprechen? Oder noch, ist er heute nicht da? Jetzt arbeitet der Oberarzt heute nicht? Nein, mein Oberarzt arbeitet jetzt. Aber wir gerade erstmal. Sie diskutieren noch, okay. Verstanden, okay. Okay. Wir haben ein gutes Team und Ihre Beschwerden können wir machen wir in diesem Team zusammen zu sprechen. Okay, dann. Wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die Fragen weiter, wenn Sie sich unsicher sind. Okay. Bitteschön. Guten Tag oder guten Morgen, Herr Oberst. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Gerne. Die Patientin heißt Petra Hase. Sie ist am 1.6.68 geboren. Sie ist 70 Kilogramm schwer und 1,68 Meter groß. Die 54-jährige Patientin stellte sich bei uns wegen seit anderthalb Wochen bestehende und persistierende Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Halsschmerzen vor. Diese Beschwerden seien allmählich aufgetreten und wellenförmig aufgetreten. Die Patientin hätte auch Konzentrationsstörungen und manchmal Schluckbeschwerden gehabt. Die Frage nach Augenprobleme oder Husten, Dyspne wurden verneint. Sie gab an, dass sie zweimal, erste letzte Woche und zweite vorgestern, beim Hausarzt wegen dieser Beschwerden gewesen sei. Ihre Hausarzt hätte Blut abgenommen und die Entzündungszeichen und Schilddrüsenfunktion seien erhöht oder hätten erhöht gefunden. Wären erhöht gewesen. Oder wären ja, erhöht gewesen. Oder sei erhöht, genau. Okay. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf, wie gesagt, Fieber und Schlafstörungen oder Insomnie. An Vorerkrankungen nannte die Patientin Osteoporose seit 2020. Dagegen nehme sie Vitamin D und Calcium-Tabletten und Denoxomab nehme sie. Die Voroperationen und Allergie ist keine Voroperation und keine Allergien bei ihr bekannt. Sie sind vollständig geimpft und Reiseanamnese ist unauffällig. Die Noxenanamnese ist auch unauffällig. Die Frau Hase ist Sekretärin von Beruf, aber hat gerade ein Krank geschrieben wegen dieser Konzentrationsstörungen. Mhm. Ja, sie ist alleinerziehende Mutter oder alleinerziehende und habe einen Sohn. Ja, sie wohnt alleine. Ihre Familienanamnese ist ihr Vater an Pankreaskarzinom verstorben. Ihre Mutter hat ja an arterieller Hypertonie, Hypercholesterolämie und eine Schilddrüsendysfunktion gelitten. Sie habe auch eine Schwester, aber sie habe keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Ja. Sie hat keinen Kontakt. Ja, sie hat keinen Kontakt. Und hat sie einen Partner? Nein. Okay. Mhm. Ja, nach bisherigen anamnestischen Angabe gehe ich von einem Verdacht auf Thyroiditis aus. Okay. Passen die ja, als Differentialdiagnose? Als Differentialdiagnostisch kämen rheumatische Arthritis in Betracht. Okay. Ja. Und wie können Sie dann, passen die Symptome zusammen mit einer Thyroiditis? Ihrer Meinung nach? Was muss oder was sollte bei einer Thyroiditis vorherrschen? Ja, Thyroiditis können mit auch Fieber, Müdigkeit, Schmerzen, Konzentrationsstörungen einhergehen. Mhm. Ja, okay. Diese Schmerzen oder diese Beschwerden von Patienten sprechen für am meisten Thyroiditis. Ja, Sie haben ja auch gesagt, dass der Hausarzt erhöhte Entzündungswerte und einen erhöhten Schilddrüsenwert verzeichnet hat. Und das mussten Sie auf jeden Fall kontrollieren nochmal. Ne? Mhm. Aber wichtiger als die Werte ist eine andere Untersuchung. Welche Untersuchung würden Sie vorziehen? Bei der Laboruntersuchung? Nicht unbedingt. Das müssten Sie auch machen. Was würden Sie an Diagnostik machen bei der Patientin als eine der ersten Untersuchungen? Zuerst werde ich körperlich untersuchen, ist besondere Schilddrüsenbereich. Ich werde palpieren, ob es eine Lymphknoten haben oder Struma haben oder hat. Dann werde ich Laboruntersuchung durchführen und Sonographie, gegebenenfalls Doppler-Sonographie in der Schilddrüsenbereich veranlassen. Hat der Hausarzt das schon gemacht? Haben Sie gefragt? Ich habe nicht gefragt. Manche Hausärzte machen das ja. Die machen ja auch Ultraschalluntersuchungen. Hätte man fragen können, aber vielleicht hätte die Patientin auch selber gesagt, dass sie eine Untersuchung bekommen hat. Aber nochmal nachfragen. Manchmal vergessen die Patienten das. Ne? Immer nachfragen, ob es auch Ultraschalluntersuchungen gegeben hat. Ja, finde ich richtig. Würde ich auf jeden Fall machen. Und ob das jetzt eine Mandelentzündung ist, oder das hätte der Hausarzt ja schon sehen müssen eigentlich. Es ist ja eine Blickdiagnose in der Regel. Aber dann hätte der Hausarzt mit Antibiotikum begonnen normalerweise. Ne? Aber er hat sich etwas gedacht, warum er die Patientin ins Krankenhaus schickt. Normalerweise schickt man einen Patienten mit Halsschmerzen nicht ins Krankenhaus. Aber er muss sich irgendwas gedacht haben, ne? Warum man jetzt die Patientin am Freitagabend ins Krankenhaus schickt. Wie würden Sie denn so eine Thyroiditis behandeln? Oder hat der Hausarzt schon Medikamente aufgeschrieben? Haben Sie gefragt? Ich habe nicht gefragt, aber die Patientin nehmen Paracetamol und Ibuprofen gegen Fieber. Nimmt sie das selber ein oder hat der Hausarzt das gesagt? Hat er das aufgeschrieben? Das ist Selbstmedikation. Haben Sie gefragt? Habe ich nicht gefragt, ob die vom Arzt ein Medikament... Ja. Müssen Sie fragen, ne? Ob sie das selber nimmt oder ob das der Hausarzt als Rezept aufgeschrieben hat, ne? Und die Dosis wäre auch wichtig gewesen, vielleicht von Ibuprofen. Kann man auch fragen, ob sie 400er, 600er, 800er und wie viel sie davon einnimmt, ob sie 10 Stück am Tag nimmt oder ob sie nur 2 Stück am Tag nimmt, müssen sie fragen, okay? Weil es hilft ja auch oft bei einer Schilddrüsenentzündung, hilft das ja ganz oft, diese NSAR, ne? Aber anscheinend hilft das jetzt nicht und was würden Sie ihr geben als Therapie? Ja, ich... Haben Sie schon mal eine Thyreoiditis behandelt? Ja, nicht. Aber Hyperthyreose habe ich gesehen, wie kann man behandeln. Normale Hyperthyreose. Würden Sie denn bei der Patientin jetzt eine Thyreostatiker-Therapie anfangen? Nein, weil das nicht genau, weil die Patient hat Entzündung von Schilddrüsen. Deswegen nehme ich NSAR und ja. Und noch was. Und noch was. Sie geben Cortison. Ja, Cortison, genau. Sie geben hochdosiertes Cortison ein, ne? Und das muss sie auch lange nehmen. Ne? Mehrere Wochen muss sie das nehmen, in ausgleichendem Schema. Muss sie das nehmen. Aber sie hat auch Osteoporose, Cortison, verstärkt diese Beschwerden. Ja, aber was möchten Sie jetzt behandeln? Die akute Beschwerden oder die Osteoporose? Sie müssen einen Kompromiss machen. Sie müssen abwägen. Ja? Sollen Sie jetzt Ihr Leben lang mit Fieber leben? Soll sie bis zum Tod mit Fieber leben? Was sollen sie machen? Ja. Was müssen sie machen? Sie müssen ihr helfen. Irgendwie. Ja, das ist ein Kompromiss jetzt. Sie haben recht. Ne? Cortison verstärkt die Osteoporose. Vollkommen richtig. Aber auf der anderen Seite müssen sie jetzt irgendwie helfen. Und noch gibt es nichts anderes außer Cortison. Aber das Wichtige ist, sie müssen ihr sagen, dass sie das auch ausschleichend nehmen soll im Verlauf. Wissen Sie, was ausschleichend bedeutet? Langsam Dosis senken. Die Dosis langsam reduzieren, ganz genau. Wenn Sie jetzt einen Ultraschall der Schilddrüse bei der Patientin machen, wissen Sie, was Sie sehen? Was kann man bei der Thyreoiditis gut sehen? Bei der Ultraschall erwarte ich eigentlich nichts. Okay. Nicht, aber jetzt nicht, ja. Doch, Sie erwarten schon was. Sie erwarten auf jeden Fall etwas. Man kann oft, nicht immer, aber man kann sehr oft auf die Stelle, wo die Schmerzen sind, ne, die waren ja hier bei der Patientin, ne, müssen Sie mal einen Ultraschall draufhalten. Dann kann man manchmal so echoarme Bereiche sehen, ja. So landkartenförmig sind die. Wie eine Landkarte. Das zeigt, dass dort eine Entzündung ist und dass dort ein Problem vorherrscht. Ja. Soll ich Szintigraphie durchführen? Das brauchen Sie gar nicht. Das müssen Sie nicht machen. Sie haben eigentlich die Diagnose schon sicher, wenn Sie die Patientin untersuchen. Die Anamnese ist wichtig und die Ultraschalluntersuchung ist wichtig. Ja. Und da müssen Sie keine Szintigraphie machen. Ja, die Szintigraphie sollten Sie nur machen, wenn Sie Knoten sehen oder sowas. Aber würde ich jetzt in dieser Situation auch nicht machen. Weil sie hat eine Entzündung. Ne? Okay. In einer akuten Phase müssten Sie das aktuell eigentlich nicht machen. Aber diese Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse ist ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik. Ja. Das heißt, kann sie ambulant behandelt werden? Sie kann formell ambulant behandelt werden. Sie muss nicht stationär bleiben. Es sei denn, die Blutwerte sind jetzt so hoch und ihr geht so schlecht, ne? Oder sie hat Herzrasen und ist instabil, ne? Dann, aber das ist selten, ja. Das ist selten. Man kann das auch mit IV-Cortison machen, also intravenös, aber meistens reicht eine orale Therapie mit Prednisolon aus. Okay. Ja. Und Sie dürfen dieser, was dürfen Sie der Patientin auf keinen Fall geben? Auf keinen Fall. Sie haben jetzt eine Hyperthyreose verzeichnet. Ja, also, also TSH ist bei 0,00 irgendwas. Mhm. Würden Sie der Patientin jetzt Carbimazol, Tiamazol geben? Mhm. Oder würden Sie nicht geben? Nicht. Nein, dürfen Sie nicht. Dürfen Sie nicht geben. Das ist kontraindiziert. Dürfen Sie nicht geben. Ja? Dürfen Sie sich nicht verleiten lassen, weil wenn die Entzündung wieder runtergeht, ja, dann wird die, werden die Schilddrüsenwerte wieder normal. Mhm. Ja, es kann sein, dass nächste Woche das TSH wieder normal ist. Ja, das dürfen Sie nicht machen. Wichtig ist hier NSAR und Cortison. Ne? Das ist A und O. Und der Patient muss sich in den nächsten Wochen nochmal beim Hausarzt vorstellen. Ja, nochmal Kontrolle. Genau, das muss nochmal kontrolliert werden. Und wenn der Hausarzt keine Ultraschalluntersuchung macht, dann können Sie ihn zum Radiologen schicken oder er soll sich nochmal im Krankenhaus vorstellen. Aber meistens geht es dem Patienten, wenn es denn die richtige Diagnose ist, geht es dem Patienten nach 2-3 Tagen schon besser, wenn sie Cortison eingenommen haben. Hm. Hochdosiertes Cortison. Ne? Wie lange soll die Patientin annehmen? Also schon 4 bis 6 Wochen muss sie das schon einnehmen. Ne? Ja, okay. Ja, das sollte schon passieren. Ne? Aber ich denke, Sie lesen sich nochmal diese Erkrankung durch. Weil das kann auch schon ab und zu auftreten, diese Erkrankung. Ist bei Frauen oft ne, so eine Schilddrüsenentzündung. Ne, wenn Sie zum Beispiel, Sie hätten die Patientin vielleicht eines fragen sollen, ob sie vor dieser Erkrankung einen grippalen Infekt gehabt hat oder eine Atemwegsinfektion gehabt hat zum Beispiel. Ne? Weil oft tritt das im Prinzip nach einer viralen Infektion auf. Man weiß nicht, warum man das hat, aber wenn Sie Patientin vielleicht gefragt hätten, ob sie vor 2-3 Wochen eine Entzündung gehabt hat oder einen Atemwegsinfekt, vielleicht hätte die Patientin gesagt, ja, ich habe eine grippale Infektion gehabt oder ich habe eine Covid-Infektion gehabt. Das hätten Sie vielleicht noch fragen sollen. Ne? Verstanden. Aber ich, wie ich gewusst habe, die Thyroiditis kann man nicht auf den Halsbereich anfassen, wegen Schmerzen. Ja, die Patientin hat ja auch gesagt, dass sie hier Halsschmerzen hat die ganze Zeit, ne? Aber sie hat nicht gefragt, ob sie überall ist oder ob sie nur einseitig ist oder zweiseitig ist. Das hat die Patientin selber gesagt. Und wenn sie hier drauf drücken, dann haben die immer eigentlich Schmerzen, ja? Selten, dass die keine Schmerzen haben, aber meistens ist es mit Halsschmerzen verbunden, weil dort die Entzündung ist. Ne? Mhm. Müssen Sie fragen, ne? wenn Sie sehen, wenn Sie draufdrücken, ob sie Schmerzen hat, oder müssen Sie selber mit dem Finger palpieren, dann merken Sie das schon. Ne? Das ist dann eigentlich beweisend, dass es eine Schilddrüsenentzündung ist. Ja, interessant. Ich dachte, Rheuma am meisten kann sein, aber nach der Angabe der Patienten vorherige Ergebnisse am meisten Schilddrüsenwerte. Ja, dann habe ich Schilddrüsenthyroiditis gedacht. Wie kommen Sie auf Rheuma, wenn die Patientin hier Schmerzen hat, also am Hals? Ja, ich habe vorher nicht gefragt, wo die Halsschmerzen am stärksten. Sie müssen immer genau fragen. Ja. Ne? Sie haben gefragt, wo die Kopfschmerzen sind, ne? Aber Sie haben nicht gesagt oder nicht gefragt, wo die Halsschmerzen, ob sie einseitig sind, ob die beidseitig sind. Ne? Das ist eine wichtige Frage, die Sie stellen müssen. Ja,